mit Rap zu lassen, aber irgendjemand muss den Drecksjob machen. Ich glaub, Gigs bekommen nix als paar Snacks und Flaschen, aber irgendjemand muss den Drecksjob machen. Muss den Drecksjob machen, muss den Drecksjob machen. Ey, irgendjemand muss den Drecksjob machen. Ich hab gebuckelt wie ein Tier, keinen Cent auf Tasche, egal. Irgendjemand muss den Drecksjob machen. Ey, ich war mir nie zu gut für diesen Job. Wurde jahrelang zu Hause nur verflucht für diesen Job. Dachte wirklich, wenn ich alles gebe, schaff ich das. Doch Deutschland weiß es nicht zu schätzen, wozu mach ich das überhaupt? Ich mach's nicht nur für mich, doch wenn du's fühlst und pumpen möchtest, sag ich gut für dich. Würden die Kiddies mir nicht täglich neue Fragen stellen, würde ich die Rap-Karriere noch heute an den Nagel hängen. Fuzzi Witz, und wenn ich dich sag, wer macht die Folgen im Falschen wie Hitlers Wehrmacht? Bei all den Waffenschiebern und Sarazins muss irgendeiner Vater spielen, sonst geht es mit der Jugend noch bergab. Deren Vorbilder sind Abbilder, schlechter Vorbilder wie Aktbilder vor Kinder. Kapisch? Wenn ich wollte, könnte ich den Jackpot knacken. Doch irgendeiner muss den Drecksjob machen. Ich hab mir ernsthaft überlegt, es mit Rap zu lassen, aber irgendjemand muss den Drecksjob machen. Ich gab Gigs, bekam nix als paar Snacks und Flaschen, aber irgendjemand muss den Drecksjob machen. Muss den Drecksjob machen, muss den Drecksjob machen, Dicker. Irgendjemand muss den Drecksjob machen. In einem Leben, wo sie reden von Respekt und Patte, doch irgendjemand muss den Drecksjob machen. Little Dirty, dieses schmutzige Spiel. Shampoos im Club oder in der Hood kredibil. Such den Mittelweg, check was mit meinen Mitteln geht. Dieser Job braucht dicke Eier, wenn du auf dem Spielfeld in der Mitte stehst. Doch einer muss es ja machen. Ich zieh den Karren wieder aus dem Dreck und spuck auf die Affen. Fotzenfresse, wir sind keine Kollegen. Dreh deine Runden noch zur Probe. Ich bin Profi, doch scheiß auf die Regeln. Greif mit beiden Händen fest durch in dem Drecksjob. Wenn sein muss, ganz von hinten aus der Dunkelheit. Black Ops, für schwache Nerven nicht leicht anzusehen. Doch einer muss den Puller mal noch rausholen, wenn die Schwanzlutscher grad Schlange stehen. Nimm keine Hände an, die greifen sich wie Schleifpapier. Unter Wölfen, das Rudel braucht ein Alpha